Kapitel 72 von Chinesische Volksmärchen, gesammelt und übersetzt von Richard Wilhelm, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 72: Die Grabschänder. In Hangzhou war ein Mann namens Zhu. Der lebte vom Gräberraub. Er hatte 6, 7 Gesellen um sich versammelt. Zur tiefen Nachtzeit, wenn alles schwarz und dunkel war, nahmen sie die Hacken zur Hand und durchstreiften die Gegend. Sie waren unzufrieden, dass sie viel mehr trockenes Gebein fanden als Gold und Silber. So richteten sie eine Geistertafel her, um zu erkunden, wo Schätze verborgen seien. Eines Tages nahte sich der Bergkönig dem Altar und gab ihnen folgenden Spruch: Ihr öffnet Gräber und nehmt den Toten ihre Habe. Das ist schlimmer als Raub und Diebstahl. Wenn ihr nicht ablasst von eurem Wandel, werde ich euch den Kopf abschlagen lassen. Zhu erschrak aufs Äußerste und stellte sein Gewerbe ein, über ein Jahr lang. Doch weil seine Gesellen nichts zu leben hatten, verleiteten sie ihn abermals, die Geister zu rufen. Um es einmal zu versuchen, tat er, wie sie gesagt. Ein Geist nahte sich, der sprach: Ich bin ein Wassergeist vom Westsee. Dort steht eine Pagode, an deren Fuß ist ein steinerner Brunnen. Westlich davon ist das Grab eines reichen Mannes. Das könnt ihr öffnen und werdet 1000 Silberstücke finden. Zhu war sehr erfreut und ging mit seinen Gesellen, die Hacke auf der Schulter, hin. Überall suchten sie den steinernen Brunnen, ohne ihn zu finden. Während sie umherstreiften, kam es zu ihnen wie eine Stimme, die ihnen ins Ohr flüsterte: Ist denn das nicht ein Brunnen dort unter dem Weidenbaum, westlich von der Pagode? Sie sahen nach. Da fanden sie einen zugeschütteten, trockenen Brunnen. Sie gruben 3, 4 Fuß tief. Da kamen sie auf einen steinernen Sarkophag von ungeheurer Größe. Aber wie sich die ganze Bande auch anstrengte, sie konnten ihn nicht heben. Da sprachen sie zueinander: Im Kloster der Stille ist ein Bonze, der hat einen Zauberspruch, durch den man Eisenstangen zum Fliegen bringen kann. Wenn man den 100-mal hersagt, so wird der Sarkophag von selbst sich öffnen. So gingen sie zum Bonzen und versprachen ihm einen Teil der Beute. Der Bonze war auch ein Schurke. Als er ihre Worte hörte, da kam er herbeigelaufen. Er sagte seinen Zauberspruch über 100-mal, da öffnete sich der Sarkophag ein wenig. Dann streckte einer einen schwarzen Arm hervor, wohl ein Klafter lang, zog den Bonzen in den Sarkophag herein, zerriss ihn und fraß ihn auf. Das Fleisch und Blut ringsumher spritzten und die Knochen mit dumpfem Klang zur Erde fielen. Zhu und seine Bande liefen vor Schreck davon in allen Richtungen. Als sie am anderen Tag wiederkamen, um nachzuschauen, da war nirgends ein Brunnen zu sehen. Im Kloster der Stille fehlte ein Bonze. Alle wussten, dass Zhu ihn gerufen hatte. So verklagten sie den Zhu beim Richter. Zhu verlor bei dem Handel sein ganzes Vermögen und hängte sich schließlich im Kerker auf. Ende von Kapitel 72.